Sowjetische Forscher publizierten in der Hauptsache auf Russisch. Ohnehin boten sie mit ihrem oft tendenziösen Gestus dem allgemeinen Publikum im Westen wenig Inspiration. Deshalb waren es Grenzgänger, Forscher, die an der Schnittstelle zwischen Ost und West beheimatet waren, welche für die Transformation des Schamanismus verantwortlich zeichneten. Einmal agierten finnische Wissenschaftler als Mittler zwischen den Welten. Finnland war lange Teil des Russischen Reiches gewesen und entdeckte mit der nationalen Eigenständigkeit die eigenen schamanischen Traditionen wieder. Und es waren Ungarn, von denen nicht wenige nach dem Budapester Aufstand 1956 in den Westen flohen. Ungarn beriefen sich immer gern auf ihre Herkunft aus den Steppen Asiens. Doch die alles entscheidende Transformationsarbeit leistete mit Mircea Eliade ein Religionswissenschaftler aus Rumänien. Eliade, der in Rumänien in faschistischen Kreisen aktiv gewesen war, kehrte 1945 seiner kommunistisch gewordenen Heimat den Rücken. Er ging zunächst nach Paris, später nach Chicago und avancierte zum führenden Vertreter der vergleichenden Religionswissenschaft. Auf Basis seines geradezu enzyklopädischen Wissens versuchte er in Mythen, Ritualen und anderen religiösen Zeugnissen den Umgang des Menschen mit dem Heiligen zu ergründen. Eliades Grundgedanke. Er geht davon aus, dass das Heilige sich ewig manifestiere und alle Religionen das Trachten verbinde, in Kontakt mit diesem zu treten. Die Manifestation des Heiligen in einem Stein oder einem Baum ist nicht weniger geheimnisvoll und würdig als die Manifestation des Heiligen in einem Gott, lautet eines seiner berühmtesten Zitate. Der Prozess der Heiligung der Wirklichkeit ist derselbe, nur die Form, welche der Prozess der Heiligung im religiösen Bewusstsein des Menschen annimmt, ist verschieden. Von ihm als archaisch apostrophierte Gesellschaften haben für ihn Teil an der ursprünglichen Weisheit, die in der modernen Zivilisation verloren gegangen ist. Sie verfügen über Zugänge zum Heiligen, die späteren verwehrt sind. Das ist die Bühne, auf welcher der Schamane seinen großen Auftritt haben wird. Eliades 1951 erschienenes Buch »Schamanismus und archaische Ekstasetechnik« versammelt umfangreiches, im Westen unbekanntes Material, das Forscher und Reisende über den Schamanismus zusammengetragen hatten. Zwar wurde das Thema auch vorher schon im Westen rezipiert, doch Eliades Resonanz wird unübertroffen sein. Es wird bis heute das berühmteste Werk in diesem Feld bleiben. Das Buch hat aber auch Kritik geerntet. Es sei fehlerhaft und Eliade, so etwa die Anthropologin Alice Beck Kehoe, ein typischer Stubengelehrter, der sich nur Materials aus zweiter Hand bedient habe. Vermutlich ist das Buch außerhalb der Religionswissenschaft erfolgreicher gewesen als innerhalb. Die Ethnologin Karin Riedel schrieb unlängst ein Buch, wie sehr charismatische Künstler vom Schlage eines Joseph Beuys oder des Sängers der Doors, Jim Morrison, von Eliade inspiriert waren.